Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Wenn die Riesenfalter des Salons davon geflattert waren, wenn den Lästerzungen keine neuen Anekdoten mehr einfielen, wenn alle Fallen ausgelegt waren und niemand zu verleumden blieb, kurz, wenn man der Prosa wirklich müde war, dann gehorchte Chopin dem bittenden Blick schöner Augen und wurde zum Poeten. Hector Berlioz schildert einen späten Abend in einem Pariser Salon. Aber die Beschreibung passt ebenso gut auf Salons in vielen Städten Europas in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in Wien und Berlin und St. Petersburg. Überall ist das Salonleben für die Damen mit den bittenden Blicken ein reines, wenn auch nicht unbedingt unschuldiges Vergnügen. Die Herren dagegen sind eher für die Prosa zuständig. Sie knüpfen hier politische und wirtschaftliche Kontakte. Der Zutritt zu den Salons steht natürlich nicht jedermann offen. Man braucht schon gewichtige Empfehlungsschreiben, um in der späten Nacht den Poeten am Klavier zuhören zu dürfen. Künstler, Maler, Dichter und Komponisten sind willkommene Gäste im Salon. Sie prägen sein Gesicht und sorgen für das Renommee. Die Pianisten aber verbringen hier einen wichtigen und anstrengenden Teil ihres Berufslebens. Das gilt ganz besonders für Chopin, denn er gibt nur sehr selten Konzerte. In seinem ganzen Leben tritt er kaum 30 Mal öffentlich auf. In einem Brief an einen Freund nennt er den Grund für diese Zurückhaltung. Ich bin wohl für Konzerte ungeeignet. Du glaubst nicht, welche Qualen ich in den letzten 3 Tagen vor einem Konzert ausstehe. Und so hört man die kostbaren kleinen Stücke, die seinem Werk eine besondere Stellung in der Musikgeschichte sichern, vor allem in den Salons. Im Hause des Bankiers Rothschild zum Beispiel spielt Chopin seine virtuosen Walzer, glitzernde Diamanten der Tanzmusik. Andere Stücke erinnern an Chopins Heimat Polen. Von der Niederschlagung des Warschauer Aufstandes durch russische Truppen im Jahr 1832 hat er in Paris erfahren. Danach ist er nie mehr nach Polen zurückgekehrt. Sein Herz nur wurde nach seinem Tod nach Warschau überführt und wird dort bis heute in der Heiligkreuzkirche aufbewahrt. Aber Chopin huldigt auch im Exil seinem Vaterland, mit prächtigen Polonaisen zum Beispiel. Thank you. Mit dem Vortrag solcher Stücke glänzt Chopin in den Pariser Salons. Ganz besonderen Anklang aber finden seine Nocturnen. 21 dieser Nachtstücke hat er geschrieben. Die ersten noch ehe er sich in Paris niederließ, 3 Jahre vor seinem Tod das letzte. Jedes dieser Stücke hat seinen eigenen Charakter, aber alle sind sie verbunden durch eine gemeinsame Idee, die in der Romantik zugleich ein Grundthema aller Künste ist, der Malerei, der Poesie und der Musik, die Nacht. Das Dunkel lässt die grelle Wirklichkeit des Tages vergessen. Die geheimnisvolle Finsternis birgt wundersame Träume, das Mondlicht beleuchtet sehnsuchtsvolle Erinnerungen. Eine geradezu erdenferne Wirkung spüren viele in diesen Nocturnen Chopins. Eine verwandte Sicht der Nacht findet man auch in der Lyrik der Romantik wieder, zum Beispiel in einem frühen Gedicht Heinrich Heines. Nacht liegt auf den fremden Wegen, krankes Herz und müde Glieder. Ach, da fließt wie stiller Segen, süßer Mond, dein Licht hernieder. Süßer Mond, mit deinen Strahlen scheuchest du das nächt'ge Grauen. Es zerrinnen meine Qualen und die Augen übertauen. Aber nicht immer ist die Nacht der Romantiker so trostreich. In Heines Gedicht wird dies angedeutet, wenn von fremden Wegen die Rede ist, vom kranken Herz und vom nächt'gen Grauen. In der Finsternis lauern Schaudern und Todesahnung. Und auch für diese Seite findet man in Chopins Nocturne Spiegelbilder. Oft ist es der Mittelteil der meist dreiteilig angelegten Stücke, der den Blick in eine unheildrohende Welt eröffnet. Flug des Schauderns, der sich in Schönheit klärt. Mit solchen Empfindungen hören, mit solchen Begriffen erklären viele Chopins Werke, vor allem seine Nocturnen. Musikwissenschaftler rümpfen dann gelegentlich die Nase und beklagen die Reduktion großartiger Musik auf die Gefühlsebene. Und sie haben vielleicht nicht ganz Unrecht, denn die Nocturnen sind vielschichtige Meisterwerke. Dichte Stimmungsbilder von Sehnsüchten und Ängsten, aber auch komplexe Musikstücke voller kompositorischer Feinheiten und Kühnheiten. Da überraschen den Hörer Klänge wie aus einem Choral. Musikwissenschaftler haben nachgewiesen, dass solche Wendungen ihre Wurzeln in der polnischen Volksmusik haben. Über solchen Klängen vergisst man leicht, dass Chopin nicht nur ein Poet am Klavier war, sondern auch einer der großen Virtuosen seines Jahrhunderts. Selbst in der meist friedlichen Welt der Nocturne zeigt der Tastenlöwe gelegentlich seine Pranken. Solche Stellen bleiben selten in den Nocturnen. Chopin glänzt nicht so sehr durch tastenakrobatische Kunststückchen. Ihm ist anderes wichtiger. So erreicht er, trotz der Beschränkung auf den Klang des Fortepianos, in den Nocturnen eine wundersame Vielfalt. Er findet immer neue Wege, betritt immer neue Welten. Und oft sind es changierende, unsichere, faszinierend brüchige Welten. Harmonische Wendungen, wie wir sie eher im Impressionismus erwarten würden, als in einer Komposition aus der Zeit um 1830. Vielleicht sind es gerade solche Stellen, die Heinrich Heine zu einem weitsichtigen Urteil führen. Dem Chopin muss man das Genie zusprechen, in der vollen Bedeutung des Wortes. Er ist Tondichter. Sein wahres Vaterland ist das Traumreich der Poesie. Noch schöner beschreibt vielleicht ein Billett aus der Hand der Gräfin Dagoux die Wirkung und die Bedeutung der Nocturne. Marie Dagoux hat gerade ihren Mann verlassen, um mit Franz Liszt zusammenzuleben. An Frédéric Chopin aber richtet sie diese Bitte. Ich bin krank gewesen und bin noch immer leidend. Eines ihrer Nocturne würde mich ganz gesund machen.